Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Peter Wanderer, willkommen zum Jahresende im Greifenklaue-Podcast. Heute mit Christophorus und Greifenklaue und Glühwein. Ja, stilecht. Wir beschäftigen uns heute mit der 39. Blanco Quest, den Ausblick auf 2019, zu dem ich die Fragen gestellt habe oder die Lückentexte. Und zwar geht es los. Von der RPG Top 10 Liste des Goldenen Stefan kenne ich Produkte. Am besten davon halte ich Sist, weil Sit. Damit ist alles gesagt. Weil Lücke. Also ein Lückentext ist das erste. Ja. Danach kommen noch Fragen. Das ist etwas einfacher dann. Dann wollen wir mal gucken, was denn auf der goldenen Liste steht. Nee, auf der goldenen Liste auch schön. Zwar die Top Ten Liste ist die, die quasi auch die goldenen Stefan bekommen. Ja. Die Kristallene Stefan, Platz 4 bis 10 hat die Kristallene Stefan bekommen. So. Also Platz 1, Hexen 1733, Platz 2, Dungeon World, Platz 3, Dread, Platz 4, New Hong Kong Story, Platz 5, Seelenfänger Teufelland, nächster Platz, Death Brawl, dann Mutant Year Zero, Geh nicht in den Winterwald, Alice im Düsterland und als letztes Wearing the Cape. Genau, auch Top Tennis, weil ich die alle mit Kristallen Stefan meinte. Natürlich gibt es ja noch mehr Nennungen. Ja, hast du mitgezählt, wie viel du kennst? Mutant Year Zero. Ja. Kenne ich. Wovon es übrigens jetzt auch demnächst ein Computerspiel geben wird. Oh, ja. Ja. Okay. Ende. Würdest du ihm auch den Spitzenplatz verpassen? Also würdest du ihm... Ist natürlich, kann ich jetzt schwer sagen, weil ich die anderen jetzt in der Konkurrenz nicht kenne. Aber es ist ja nicht schlecht. Aber ja. Fehlt mir jetzt die Beurteilungskraft. So, gehört habe ich natürlich von allen. Davon kenne ich allerdings New Hong Kong Story nicht näher und Seelenfänger Teufelland kenne ich auch nicht näher. Weil Fate. Ja, Hexen 1733. Ja gut, das kennt man vom Namen. Vom Namen. Aber gespielt habe ich es auch noch nicht. Ja, ich habe es nochmal... Ja gut, jetzt als Händler ist das leicht, habe ich, glaube ich, alle davon gekauft und habe die Möglichkeit reinzugucken. Hexen 1733 habe ich mal Chance genutzt, weil ich ja selber an einem etwas düsteren Rollenspiel schreibe. Wird noch nicht mehr zu verraten, weil erst eine Lizenz dazu rauskommen muss, dass ich das wirklich ernsthaft angehe. Aber ich habe ja schon ein Notizbuch dazu angelegt und allerlei Sachen reingeschrieben. Jedenfalls so ein bisschen in die Hexenrichtung geht es auch. Und deswegen habe ich mir dazu mal das Bonusbuch gekauft vom Kickstart und da sind so Abenteuer drin und Geschichten und so. Da habe ich ein bisschen drin geblättert, fand die Abenteuer aber eher nicht so toll. Ja. Dungeon World, jetzt auf Deutsch von System Matters, das habe ich auch schon gespielt. Allerdings noch in der englischen Version. Also ich meine mich zu erinnern, dass du mit den Regeln nicht so ganz... Ja, falsch, die Regeln sind gut. Okay. Das heißt, die Regeln sind gut. Also eigentlich sind die Charaktere gut. Du hast, das ist zum Beispiel ein Vorläufer von Beyond the Wall. Du hast halt auch ein Charakterblatt und dann steht da, was weiß ich, mein Paladin. Und dann zum Ankreuzen zieht auf Questen oder hilft seinen Mitmenschen oder ist auf der Suche nach oder so. Ne? Das ist also verschiedene Optionen, die du selber ankreuzen kannst. Und das formt den Charakter aus und die ganzen Klassen sind sehr stark oder sind sehr gut ausdefiniert. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Die Mechanik ist eigentlich ganz simpel. Bei PTBA, also Powered by the Apocalypse System oder Apocalypse World System, würfelt man mit 2W6, rechnet einen Modifikator drauf, also typischerweise irgendwas von minus 2 bis plus 3 oder plus 4. Und Und wenn man denn mehr als 9 hat, 9 oder mehr, hat man es, nee, Quatsch, 10 oder mehr, dann hat man es geschafft, also was weiß ich, einen Treffer gelandet oder eine Spur gefunden. Und ja, hat man dagegen zwischen 7 bis 9, dann hat man quasi nur eine Art Teilerfolg. Meistens sieht das so aus, was weiß ich, du hast mit dem Bogen jemanden getroffen, aber die Munition geht aus oder die Sehne zerbricht oder der andere kann an dich ranlaufen. Okay, also wie bei Star Wars mit den Vorteil-Nachteil-Würfeln? Nee, quasi. Weil da ist ja der Spielleiter der Aktive. Ich meine, hier suchst du selber aus. Okay. Und zwar aus, aber auch nur aus einem gewissen Grundset immer. Also aus 4-5 Möglichkeiten. Oh. Jede Aktion ist definiert und hat immer diese 4-5 Möglichkeiten, was da Schlechtes passieren kann. Ja, und dann würfelst du schlechter als 6, dann kommt der, kriegst du erstmal einen Erfahrungspunkt. Yay. Und der Spielleiter ist am Zug. Und ja, jetzt kann man sich den System Matters Podcast rauf und runter anhören. Die erklären das ja sehr genau, wie das dann funktioniert. Im Prinzip habe ich so verstanden, dass man meistens erstmal, also wenn man jetzt da mitten im Dungeon ist und irgendwie eine Spur gesucht hat, erstmal einen weichen Zug ansetzt und danach erst einen harten Zug. Also ein weicher Zug wäre jetzt vielleicht, dass sie eine Zufallsbegegnung haben. Und ein harter Zug wäre, dass der Dungeon-Eingang einbricht und man nicht mehr raus kann. Hm. Ja, also ja, ich fand das mechanisch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber nichts, was jetzt auf darauf spielen würde. Es ist halt ein Erzählspiel. So, Dread. Ja, genau. Das ist das mit dem Jenga-Turm. Das habe ich mal mit Andreas Schmeno gespielt, der auch bei System Matters aktiv ist. Sehr gutes Spiel, wenn das Pacing, das Timing klappt. Nämlich zum Finale hin der Turm sehr abgenommen hat und wackelt. Mhm. Weil dann wird es spannend. Die Mechanik ist eigentlich ganz simpel. Immer wenn ein Charakter was macht, musst du ein Steinchen ziehen. Wenn der Turm zusammenstürzt, bist du tot. Ah, ja. Genau. Das heißt, was natürlich auch passieren kann, dass sehr früh im Finale der Turm fällt, wenn die Spannung so ein bisschen raus ist. Das kann halt auch passieren. Aber bei uns hat das sehr gut geklappt. Also ja, muss man als Spieler halt auch sehr aufpassen, dass man halt das richtige Maß findet an Steinchen ziehen und man dann muss auch halbwegs Leute haben, die nicht so zittrige Hände haben, dass der Turm gleich erhält. Ja, auch ein Geschicklichkeitsspiel. Genau, und dann im Zweifelsfall wird er wieder aufgebaut und ist ja noch Steine rausgenommen. Und das würde ich im Zweifelsfall auch ausregeln und mehr rausnehmen, wenn das Spiel schon weiter fortgeschritten ist, um da sofort wieder die Spannung drin zu haben. Hm. Ja, also Dread auch nicht schlecht. New Hong Kong Story habe ich natürlich von gehört. Gab es ja auf dem vom Gratis-Rollenspieltag, haben sie sehr viel Material beigelegt. Es geht um Hongkong-Action, was nun überhaupt nicht so meine ist, deswegen habe ich mir nicht angeguckt. Seelenfänger Täuscherland, großer Kickstart, wird gerade ausgeliefert, ist jetzt gerade fertig geworden, meine ich. Auf Fate basierend, war er vorher bei Prometheus. Mal gucken. Ach, deswegen ist es jetzt endlich fertig. Nein, es ist zur Redaktion Fantastik gewechselt, deswegen ist es jetzt fertig. Wäre es bei Prometheus, wäre es jetzt noch nicht fertig. Ja, ich meine, es ist jetzt deswegen fertig, weil es nicht mehr bei Prometheus ist. Ich gucke übrigens gerade, ob Prometheus irgendwas in der Liste Rollenspiel hat. Nein. Gefällt mir. krass. Na gut, haben wir auch nichts veröffentlicht, glaube ich. Ja. Ich habe übrigens mein Geld immer noch nicht wieder. Obwohl das seit im Oktober versprochen war, ja, wir überweisen das zurück. Naja. Ja, naja. So, wahrscheinlich ist die Druckfirma. Die Druckfirma, ja. Hat mitgemacht. So, der Thrall von Pro Indie. Auch ein schönes Ding, ist auch powered by the Apocalypse. Ist quasi ein Shadowrun, beziehungsweise ein Cyberpunk-System, wo es genau um den Auftrag, also um den Shadowrun selber geht. Mhm. Muss ja gut sein, ich konnte es leider noch nicht spielen, aber es schafft es halt auch sehr spezifisch, diese Welt abzubilden. Das macht es halt auch gut. Und im Verlaufe der Charakterschaffung bildet man halt diese Welt immer auch mit. Oder man setzt ja Details für diese Welt. Das finde ich auch mal ganz spannend von der Idee her. Ja, Mutant Year Zero, hast du ja schon kurz angesprochen. Da habe ich auch nur kurz reingeguckt. Beziehungsweise wir hatten auch im Greifenklau-Podcast ja ein längeres Interview zum Kickstart. Ja. Ich fand die Sandbox-Idee dahinter alles sehr interessant, aber Auch Endzeit bin ich großer Fan von, aber gut, man hat leider nicht für alles Zeit. Na, wohl wahr. Ist so. Ich hatte unter anderem genau auf der Konvent Leos war ja Patrick und da habe ich halt Waren, also sprich, ich hatte ja ganz viele Warden Grass von Dungeon Slayers, habe ich getauscht gegen einen größeren Packen Mutant Year Zero. Aber die habe ich dann doch tatsächlich auch im Shop verkauft. Ja. Dann haben wir noch Geh nicht in den Winterwald von System Matters aus der kleinen Reihe. Ja, die kleine Reihe an sich finde ich sowieso genial, was da an Rollenspielen kommt, die von denen noch nie ein Mensch gehört hat. Ja. Völlig seltsame Ideen und so weiter. Geh nicht in den Winterwald besteht zu, würde ich sagen, 75% aus Gruselgeschichten der amerikanischen Einwanderer, der Pilgerväter. Und, oder zu 50%, besser gesagt. Dann haben wir zu 25% das System und das ist im Prinzip, man bekommt einen Kältewürfel, muss da ab und zu gegen würfeln. Am Anfang hat man den Wert 1, man darf also keine 1 würfeln und später wird, oder keine 6 würfeln, so rum. Und später wird dieser Wert immer niedriger, sodass die Chance höher wird, dass man dadurch nicht aus dem Wald zurückkehrt. Ja, und das letzte Viertel besteht noch so aus 5, 6, 7 Szenarien. Also, wo die große Geschichten verwurstet sind, wie man dann die Charaktere einbindet. Ein Charakter ist im Prinzip auch ganz simpel, besteht halt aus dem Winterwürfel, seinen Namen, seiner Tätigkeit. Und ich glaube noch seine Beziehung zum Opfer. Also der Auftakt des Abenteuers ist immer so zu sagen, ein Kind ist im Wald verschwunden oder die Mutter ist im Wald verschwunden oder so. Irgendwer ist im Wald verschwunden. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, ob sich das. Also ich kann man wahrscheinlich auch nicht so gut als Kampagne spielen, weil es könnte sich wiederholen. Nutzt sich bald ein bisschen. Obwohl es ja viele verschiedene Szenarien hat. Ja, und mittlerweile gibt es jetzt schon das zweite Zusatzheft dazu. Das erste war gruselige Festtage. Also alles, was mit Weihnachten, Ostern und so weiter zusammenhängt. Und das zweite ist jetzt im tiefen Wald oder der tiefe Wald. Das bin ich mal gespannt. Das sind dann, glaube ich, auch deutsche Eigenproduktionen größtenteils. Naja. Ja, also tolle Sache. Dann haben wir noch Alice im Düsterwald. Im Düsterland. Ah, das kenne ich auch nicht. Also bin ich auch nur bei 7. Das muss ein Solo-Abenteuer von Manticore sein. Und Wearing the Cape. Ah, okay, noch was ich nicht kenne. Bin ich auch nur bei 6 System. Das ist Fate Superhelden. Ja. Also, was heißt nicht kenne, aber ich mich nicht aktiv mit befasst habe. So also gehört hat man, ich habe das gelesen, darüber habe ich ja halt auch schon. Wearing the Cape hatte ich mir auch das Buch gekauft, aber ich bin noch nicht zum Lesen gekommen. Bin als letztes bei Pathfinder stecken geblieben. Ja, auf jeden Fall soll es ein nettes Superhelden-Fake-System sein. Hm. Jo. Und ich glaube, das haben sie nur gemacht oder hauptsächlich noch auf Feder und Schwert hatte die Romane im Angebot und dann haben sie sich die Rollenspiel-Lizenz dazu besorgt oder irgendwie so war das. Ja. So, wem würde ich davon denn den ersten Platz geben? Ja, ist halt nicht einfach, wenn man dann den Großteil der Systeme ja gar nicht wirklich kennt. Na gut. Fate is Fate. Powered by the Apocalypse. Also, ich sag mal, auch wenn du das System nicht gespielt, du weißt ja, was dahinter steckt und so. Also, das, was einem am meisten geht ja nicht darum, das zu nominieren, was jetzt am besten ist, weil logischerweise kann man das nicht leisten, aber das, was einen am meisten interessiert und das, was einem am meisten auf der Seele brennt. Aber da ist tatsächlich. Das ist halt die Sache. Ich würde wahrscheinlich so Dungeon World sagen, wenn ich es nicht schon gespielt hätte. Oder Dread. Also da ich die schon kenne, bin ich da nicht so neugierig drauf. Deswegen würde ich quasi fast der Spoiler sagen, da wäre ich am neugierigsten drauf. Da ich mal wieder Bock habe auf ein oder hätte auf ein richtiges, schönes Superhelden-Rollspiel, Wearing the Cape wäre schon mal bei Do. Ja, alles klar. Dann haben wir ja was nominieren können. Zumindest was uns am meisten interessiert, auch wenn wir es nicht fürs Beste halten. So. Was erwartest du mit Ausblick auf 2019 am meisten? Klammer auf, die Frage nach Spielrunden Und ich lese noch mal die dritte Frage vor. Hast du rollenspieltechnische Pläne für 2019, eine neue Spielrunde, selbst eine Abenteuer schreiben etc.? Also damit, was erwartest du mit Ausblick auf 2019? Meist habe ich so an Produkte gedacht. Mhm. Man kann doch was anderes sagen, aber es sollte sich nicht mit Frage 3 kreuzen. Mache ich mal den Anfang. Ja. Also ich bin echt gespannt, wie es mit D&D weitergeht. Ja. Also auch jetzt insbesondere, was ja auch dann die deutschen Übersetzungen angeht. Ich glaube, du hattest ja im Forum geschrieben, dass Ulysses ja doch sehr überrascht ist vom Erfolg. Oder zumindest, dass D&D tatsächlich ein ziemlicher Erfolg, so jetzt sicher ziemlicher Erfolg entpuppt hat. Auf jeden Fall, also die haben ja die Verkaufszahlen veröffentlicht. Ich glaube, es war irgendwas von, liefere ich gleich nach, ich meine, es war 6.000, war die Startauflage. Oh ja. Davon kann man überrascht sein, weil Pathfinder hat sich jetzt in den 6 Jahren, glaube ich, ungefähr 10.000 Mal verkauft. Mhm, also schon, das ist schon das ist richtig heftig. Mehr. Ja. Ja, von daher bin ich wirklich gespannt, was sich gerade auf dem deutschen Markt dann tut. Das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. No way. So, ja, mit Ausblick auf 2019 am meisten. Es gibt ja wieder diverse Kickstarts. Allerdings ist der Reiz von Kickstarts für mich deutlich gesunken. Einfach weil... also Prometheus das kaputt gemacht hat. Was? Weil Prometheus das kaputt gemacht hat. Ja, das könnte man auch so sagen. Also Prometheus habe ich echt vorsichtig gemacht. Zum Beispiel, als ich diesen spanischen Hero Quest Kickstarter gesehen habe, wo die Leute gesagt haben, Mensch, der ist ja billig, habe ich gesagt, für mich, der ist ja so günstig, wie wollen die das denn realisieren? Das Geld wird dazu nie im Leben reichen und bis heute ist nichts erschienen. Also zumindest habe ich da was dazugelernt von Prometheus. Und ja, andere Kickstarts, ich habe überhaupt kein Problem damit, bei Uwerk oder Ulysses was mitzumachen, ganz im Gegenteil. Also Ulysses liefert extrem zuverlässig. Uwerk hatte einmal eine größere Verzögerung drin, aber auch da hat man gemerkt, dass da kommt was. Und selbst dieser dieses Metal-Spiel, das heißt, ist es noch nicht draußen, aber selbst da geht es ja irgendwie voran und habe ich kein Problem mit, auch wenn da nicht was erscheinen würde. Der Typ, der verschickt zum Gratis-Rollenspieltag immer pünktlich die Sachen und soll dann da seine 20 Euro haben von mir. Das wäre mir auch egal. Also, dazu sind ja Kickstarts eben da. Ja, aber ja. Wenn man dann seinen 10. Kickstart macht und den ersten nicht gerallert gekriegt hat, dann ist das was anderes. Das ist definitiv unschön. So, ja, nee, das meine ich aber gar nicht. Tatsächlich ist es eher so, das gibt ja da auch immer dann Händlerangebote, aber der Rabatt eigentlich im normalen Handel ist viel größer. Das heißt, eigentlich liege ich meistens besser mit, mir die Sachen hinterher zu kaufen. Beziehungsweise bei den Händlerangeboten ist das so dämlich, du kriegst dann 5-mal die ganzen Sachen und einmal das Kickstart-Exklusive. Ja, was haben die Kunden denn davon, dann bitte? Die möchten ja gerade das Kickstart-Exklusive haben. Ja. Und ich kaufe mir das wahrscheinlich auch deswegen. Also ich möchte es gerne auch einmal haben. Also bringt mir das... Ist eigentlich ein Scheißangebot, sagen wir ganz ehrlich. Also das verstehe ich nicht, warum die das nicht da vernünftig auf die Reihe kriegen. Weil es ist nicht schwer. Es hat auch nichts mit Großzügigkeit oder so zu tun, sondern muss halt einfach nur 5-mal beilegen. Macht man es halt von mir so ein bisschen teurer. Ja, vermeintlich. Und dafür sind die Rabatte, wie gesagt, noch nicht mal gut. Dafür, dass du 5-mal den Normalkram kriegst. Da liegst du besser mit, wenn du es hinter im Handel kaufst. Hm. Also von daher bin ich gerade bei Kickstarter nicht so heiß drauf. Auch wenn man bei manchen als reiner Kunde was natürlich sparen kann. Oder als einer reiner Endverbraucher. So. Ja. Ja. Ganz klar, Dungeon Crawl Classics, das könnte zur Spiel 2019 erscheinen. Da bin ich extrem heiß drauf. Und ja, dein erkorenes Lieblingsrollenspiel. Richtig. Ja, dann hast du rollenspieltechnische Pläne für 2019. Eine neue Spielrunde, selbst ein Abenteuer schreiben, etc. Da können wir fast gleichzeitig antworten. Zumindest einige Pläne sich überschneiden dürften. Ja, das ist richtig. Ja, jede Menge. Jede Menge. Also da ich mir auch für 2019 ohnehin vorgenommen habe, in dem Bereich auch wieder aktiver zu werden. Also auch was ich übrigens auch. Ich habe Das letzte Jahr war ich relativ wenig Rollenspiel gespielt. Dann lag das ja auf dem Brot, dass Spiele mal Zender war und deswegen nicht gespielt habe. Naja. Also das hat sich doch bemerkbar gemacht. Und dadurch, dass ich jetzt mir relativ viel Kram geholt habe, aber noch nicht dazu gekommen bin, das mal wirklich zu spielen, brennt es mir so ein bisschen unter den Nägeln. Also das festgesteckte Ziel ist auf jeden Fall das Game of Thrones Rollenspiel zu starten nächstes Jahr mit Beginn der Abschlussstaffel, der 9. Staffel. Oder was ist die 8.? Nee, die 8. ist doch. Einfach weil dann alle so heiß sind. Ja. Ich glaube, dann ist das der beste Zeitpunkt, da mal einzusteigen. Dann möchtest du ein Abenteuer spielen oder eine Kampagne oder? Ja, also ich habe ja dann, also zumindest das Abenteuer, was ja halt im Regelwerk noch drin ist, ja. Um es erstmal weiterzuspielen. Denn das gestaltet sich ja eh relativ komplex mit der Schaffung eines Hauses und allein das ist ja schon ziemlich umfangreich und alles. Ja. Vielleicht kommen wir auch darüber, nicht darüber hinaus, ich weiß es nicht. Ja, und dann sagen, also das wir hatten ja mal einmal quasi ein Einführungsabenteuer gespielt, das war schon, hat genau. Mir Spaß gemacht und hat sich sehr Game of Thrones angefühlt. Ja. Das System allerdings selber hatte natürlich seine Tücken gehabt, gerade das Sozialkampfsystem. Ja gut, da muss man dann... Genau, wir haben es allerdings auch nur mit dem Schnellstarter gespielt, so war das, glaube ich. Ja, aber ich kann dir sagen, es wird nicht wirklich besser. Okay. Das beruhigt doch schon mal. Ja. Also deswegen ist auch, glaube ich, gut gewesen, dass mein junger Adliger gleich demjenigen, der aus dem Zelt gekommen ist, den Kopf abgehakt hat und dass das ausgerechnet der Anführer war, so, dass er deswegen nicht verquatschen konnte. So die soziale Interaktion auf ein Minimum reduziert. Ja, aber gleich mal gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Naja, auf jeden Fall ist das wirklich mein festgestecktes Ziel. Ich habe das andere mit Köpfchen gelöst. Ja. Sozusagen. Ja, und dann bin ich auch sehr heiß auf meinen jüngsten Erwerb. Das werden wir wohl dieses Jahr auch nicht mehr schaffen. Im Schatten des Dämonenlords. Das heißt nämlich nicht im Schatten, sondern... Der Schatten. Ja, auf Deutsch heißt es tatsächlich der Schatten. Ja. Weil sich das besser oben rücken ließ, habe ich gelesen. Ja, ist richtig. Ich habe sogar so einen Kopf gehabt, aber der Schatten des Dämonenlords ist richtig, ja. Ich sag, das heißt ja auf Englisch in sich... Ich glaube, es heißt nur Shadow of the Demon Lord. Ja, also im Schatten ist das eine schöne Übersetzung, aber sie haben sich irgendwie für der entschieden, weil sie sich dann besser im Layout aussah. Stimmt, ja, da haben sie auch in der Einführung im Vorwort, da steht das sogar, glaube ich, auch mit drin. Ja. Nee, Quatsch, das war im Podcast. Vergiss es, das war im Podcast von System Matters. System Matters, ja. Ja, genau, den habe ich auch komplett gehört. Kann man auch sehr empfehlen, wenn man das System spielen will oder kennenlernen will, dass man sich dann diesen System-Podcast anhört. Das vermittelt doch viel, gerade übrigens auch nochmal zu Dungeon World. Weil Dungeon World ist halt einfach eine andere Art Rollenspiel. Da lohnt sich wirklich, den Podcast zu hören, ja, wenn man das spielen möchte. Und da merkt man auch einfach, dass es ein kleiner Verlag ist, dass sie da echt mit Herzblut rangehen. Weil das machen die ja fast bei jedem System, dass sie... Ja gut, das ist ja auch so quasi ihre Kernkompetenz, ne? Also, oder da kommen sie her vom Podcast. Ja, nee, aber das, also, das ist ja logisch, das auszubauen. Also ich das macht sich halt sehr positiv bemerkbar, weil man kann sich für so ein Rollenspiel immer gleich alle Informationen direkt vom Hersteller holen halt, ne? Genau. Ja, ich meine, wenn man jetzt hier DSA, Earthdawn, D&D macht oder Midgard... Die spielen sich ja alle doch relativ gleich, ne? Aber Shadow of the Demon Lord hat halt so viele oder doch eine ganze Menge Designideen, die da drin stecken, die man halt mal erläutern muss. Powered by the Apocalypse genauso. Fate genauso. Savage Worlds genauso. Ja. Ja. Nee, von daher ist das noch ein gutes Goodie mit Robit oben drauf. Ja, also Shadow of the Demon Lord, um mich da noch kurz anzuschließen, möchte ich gerne selber einmal bei dir gerne mitspielen. Ja. Zum anderen überlege ich aber auch sehr stark, das halt bis zum Oktober sozusagen, bis die Chance auf DCC besteht, auch eine Kampagne zu leiten. Weil das Schöne ist, so eine Kampagne dauert ja theoretisch immer nur 11 Spieltage. Man kann sich sogar überlegen, so eine Ding-Kampagne zu machen. Also innerhalb eines Jahres auf ein Ding die Kampagne durchzuspielen. Man weiß nicht, ob sich das mit wechselnden Spielern dann ginge oder so. Aber ja, ich muss auch noch ein bisschen weiterlesen drin. Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich das Spielsystem, das Kasus, alles, das Setting und so, das ist schon sehr geil. Ja. Ich habe mir auch die Charaktererschaffung bei Frost hier auf YouTube angeguckt. Und allein diese Charakterschau macht schon super viel Spaß. Was da für verschiedene Sachen, einmal aus Zufall, andererseits durch Aussuchen entstehen. Also du hast da echt eine Menge Optionen, die ganz verschiedene Charaktere... Und das geht ja dann entsprechend noch weiter. Ne? Du schaltest ja dann noch unterstufenfrei, Unterklassen, Spezialisierung viel mehr. Das verzweigt sich immer mehr, ja. Das ist schon sehr geil. Ja, war ich sehr begeistert von. Ja, und das ist dann halt auch das eins der Projekte für 2019. Wie gesagt, und generell, dass ich auch mehr mal wieder... in die ganze Rollenspiel-Thematik mal wieder einsteigen will. Also wer wo was macht. Bisher bin ich ja eher nur so passiv dabei. Also ich bin... wenn du mir was sagst, hier System Matters hat was Neues, dann wird man ja erstmal jetzt hellhörig. Ja. Aber mich selber darüber informiert, da habe ich jetzt dieses Jahr oder noch dieses Jahr eigentlich eher wenig. Aber da will ich mal halt, generell aktiver werden. Ja, sehr schön. Ja, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir werden noch zusammen fliegen bei den wie werden sie jetzt das heißen, weiß ich gar nicht, bei den Bloody Bastards oder Bloody Bunch. Ja, richtig, das stimmt. Ach ja, das fängt ja gleich nächstes Jahr am 3. Januar, stimmt, am 3. Januar geht's ja gleich los. Hast du recht. Quasi, wenn wir das hier veröffentlichen, gestern. Ja, nämlich Star Wars Zeitalter der Rebellion. Oder ist Zeiss drauf. Es wird einen Mitschnitt geben. Ob der veröffentlicht wird, ist die andere Frage. er hat sich Heroes aus der Arturi-Klasse angeguckt. Das ist eine X-Wing-Kampagne. Und stellt sich jetzt vor, quasi, dass wir so eine Fliegerstaffel ähnlich der Rogue Squad bilden. Am Anfang mit Y-Wings. Mhm. Und später mit richtigen Nee, ab der Stufe Ass hat man die Möglichkeit auf umzusteigen. Ich wäre auf dem B-Wing heißt, persönlich. Oh ja. Weil ich die auch sehr gerne bei X-Wing gespielt habe. Also beim Brettspiel X-Wing. Und die kommen auch bei Rebels vor. Quasi wie sie zum ersten Mal in so einem B-Wing kommen. Und werden da als besonders tolle Flieger präsentiert. Für eher etwas verrückte Piloten. Ja, das stellt sich Florian ja auch so vor. Genau, und dazwischen gibt es nochmal Sequenzen in der Kantine sozusagen. Ja, so Wing Commander-Style. Intrigen laufen und weiß ich nicht was. Ja. Und wahrscheinlich mit der anderen Flugstaffel geschlagen wird. Ja, oder dann halt heiße Gefechte draußen im All. Oder immer nicht mit der anderen Flugstaffel, hoffe ich. Nein, aber wer die meisten Imperialen abgeschossen hat und solche Geschichten. Ja, das ist sicherlich auch klasse. Ansonsten habe ich noch ein Solo-Projekt am Start. Olaf hat es im Forum schon vorgestellt. For Against Darkness. Als absoluter Liebhaber von Roguelike Computerspielen. Gerade spiele ich hier auch wieder eins. Hab zum ersten Mal geschafft, da durchzukommen. vielleicht zum ersten Mal erklären, was ein Roguelike ist. Also man steuert seine Spielfigur, meistens ist es nur eine, die ganz klassisch beim Rollenspiel, also Krieger, Zauberer, Schurke natürlich, wenn es ein Roguelike ist und dadurch verschiedene Fähigkeiten hat und man geht durch den Dungeon und versucht halt von Ebene 1 bis zur Endebene durchzukommen. Eventuell gibt es die Möglichkeit zu speichern, aber diesen Speicherstand kann man quasi nur einmal wieder aufrufen maximal. Manche Roguelikes kennen auch keinen Speichern, ja, also man muss sie spielen und... Permadeath. Genau, also das wichtige Wort ist der Permadeath. Und zum Beispiel das vorletzte Roguelike, was ich gespielt habe, da habe ich dann irgendwann rausgefunden, wie man beim Speichern tricksen kann. Danach habe ich sofort das Interesse verloren. Ja, siehst du, wie kann das? Ja, und deswegen habe ich mich diesmal auch nicht genauer damit beschäftigt. Bei Rogue Fable 3 heißt es, glaube ich. Wo da der Speicherstand hinterlegt wird oder so. Und ja, ich hatte extrem viel Spaß damit. Ich habe immer eine Tagesaufgabe, es gibt neun Klassen und die haben immer eine Tagesaufgabe. Das ist halt irgendeine bestimmte Klasse dadurch kommt. Die habe ich jetzt zum ersten Mal geschafft mit einem Sturmmagier. auch sehr schön. Genau, es gibt einen Sturmmagier, es gibt einen Feuermagier, es gibt einen Enchanter, es gibt den Nekromanten, der ist auch super. Die spielen sich alle sehr, sehr anders. Also der Nekromant zum Beispiel kann sich mit massenhaft Skeletten umgeben. Ja, der Sturmmagier kann halt seine Blitze werfen. Das heißt, ja, ich hatte heute, ich habe das ja heute auch nach unserem Telefonat kurz mal mir angeguckt. Und ich hatte mir halt einen Feuermagier erschaffen. Oder halt, ja, bis welche Stufe bist du gekommen? 5. Und dann bist du tot? Dann war ich tot, ja. Okay, ging mir am Anfang auch so. Ich bin verhungert, um genau zu sein. Bitte? Ich bin verhungert. Ach, verhungert ist mir noch nie passiert. Nee, bei mir schon. Also du hast auch kein Met mehr gefunden. Nee, ich habe kein Met, genau. Mit Zwiebeln. Schönes Met-Boot. Für den Met-Igel rumgelaufen. Genau. Nee, aber ich habe keins mehr gehabt. Ich hatte, also zwischendurch hatte ich mal so eine Fleischkeule halt. Aber du hast auch jede Ebene komplett durchsucht, oder? Ja. Ja. Also es gibt ja noch halt die Möglichkeit, das in 60 Minuten zu schaffen, was quasi unmöglich ist. Also ich habe, glaube ich, 5 Stunden gebraucht. Wenn du dich aber halt dann mal auch blöderweise verklickst. Ja, ist mir auch passiert schon. Dadurch und dann halt das Fleisch weg ist, obwohl es gar nicht nötig war. Achso, nee, das ist mir noch nicht passiert. Dann okay. Kann das anscheinend schon mal durchaus passieren. Ja. Ja, du kannst es natürlich auch essen, um zu hacken. Du kriegst dann ja halbe Trefferpunkte und halbe. Ja, genau. Da ist es manchmal auch nötig, aber das ist natürlich die schlechteste Möglichkeit. Außer du bist eh schon weit runter, dann passt das wieder. Ja, nee, das ist richtig. Also, man muss sehr taktisch agieren. Taktik. Ja, genau. Das spielt da echt eine Rolle. Mache ich eh sehr gerne und die fühlen sich alle taktisch auch sehr anders an, halt, weil der Sturmmagier kann jetzt halt in einer Linie seine Blitze verschießen. Der Feuermagier hat aber immer Flächeneffekte. Das heißt, man muss damit ganz anders umgehen, sozusagen. Ja, ja, man kann das halt auch wunderbar kombinieren halt da, ne? So mit den. Also ganz wichtig ist sozusagen, was du findest. Was weiß ich, einmal habe ich zum Beispiel Magier und da habe ich viel Rüstung gefunden. Und da habe ich den halt wirklich aufgerüstet. Dann hatte der plötzlich Protection 20. Statt ein normaler Magier, also mein Sturmmagier hatte Protection, glaube ich, die ersten 10 Stufen 0. Einfach nichts gefunden hatte in der Richtung. Und oder dann hat er halt eine Robe gefunden, die halt Mana mehr gemacht hat, gegenüber einer Rüstung, die hat das Mana-Ding genommen. Ja, jedenfalls, aber wenn du halt so Protection 20 hast, das hat manchmal nicht der Krieger nicht. Da kannst du natürlich auch rumlaufen und die Hiebe einfangen als Magier. Ja. Das heißt, du fährst dann eine ganz andere Taktik als der nächste klassengleiche Magier, der vielleicht ganz andere Sachen findet. Das coolste Equipment bisher war der Telepathiehelm. Dadurch siehst du auf der Karte sofort, wo die Gegner sind. Und dann kannst du sehr genau planen, wie die fertig machst. Ah, okay. Und kannst dann, was weiß ich, noch eine Runde warten, bis der nächste in deinen Kettenblitz reinläuft oder so. Und dann wirst du auch, das hat es mir dann tatsächlich auch das gebracht, dass ich es geschafft habe. Und was sehr cool ist, du findest halt auch so Tomes, womit du andere Talente lernen kannst. Ja, das stimmt. Zum Beispiel auch mal einen Magier gehabt, der die Diebesfertigkeiten hatte und der hat zum Beispiel so einen Schlafpfeil. Das heißt, du kannst mal einen einzigen Gegner schlafen legen und dann ganz nah angehen, um zu sneaken und das können dann halt auch die Magier. Ja. Aber es ist überhaupt nützlich, wenn halt zwei auf dich zustürmen und du gerade nur einzelzauberst, kannst du halt einen schlafen legen und den anderen erstmal einen Zauber haken und dann den nächsten. Also auch dafür, das ist halt ganz, ganz cool, wie sich da halt die Gegenstände auf die Taktik auswirken und dadurch macht das halt, finde ich, auch sehr viel. Ja, also manchmal hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja. Schon ein paar Nächte mit verbracht. Ich habe ja auch alle Länge. Habe ich wohl gesehen. Ich habe immer sind auf meinem Friedhof, genau, wir haben das so, oder ich habe das so gemacht, dass auf Stufe 9 ist die Namensstufe. Christoph hat sie noch nicht erreicht. Nein, ich habe geschafft. Aber auf Stufe 9 darf man ihnen dann einen Namen geben. Und sie auf den Friedhof eintragen, wenn sie gefallen sind. Und es gibt jetzt auch eine Ruhmeshalle, weil der Erste hat es ja jetzt geschafft. Yay. Achso, und es gibt auch einen permanenten Eintrag denn bei dem Spiel. Ach, warum? Du kriegst halt so ein Pokal. Ja, jedenfalls, das ist auf dem Computer. Was auf dem Computer gibt es auch auf Papier. Das Ganze ist ein Solitär-Rollenspiel. Was mal ganz anders funktioniert als die üblichen Solo-Abenteuer, wo man von 1 zu 15 zu 49 rennt. Four Against Darkness, das heißt, man macht sich eine Gruppe aus 4 Charakteren, 8 Klassen stehen zur Verfügung und dann wird quasi gewürfelt für den Dungeon. Wir haben hier 6 Eingangsräume, das funktioniert mit W6. Und dann haben wir W66, wie es so schön heißt, also eine 6 als 10er, eine 6 als 1er-Stelle, sprich der wird schon 66 Möglichkeiten, nein, 36 Möglichkeiten, wie denn die Räume aussehen oder die Flure. Je nachdem, ob Raum oder Flur, würfelt man dann weiter, was da drin ist, etc. Und gibt auch so eine Kurznotation und hast hier Dutzend Tabellen, was für Schätze, was für Monster und so weiter. Und ja, ich bin noch nicht ganz mit den Regeln durch, aber werde dann demnächst damit anfangen können. Naja. Das ganze Ding ist auch sehr kurz. Und ja, ich bin. Also, das hat. Ich hab's ja nur bei Olaf gelesen. Der hatte ja nicht mal das hier vorgestellt vor Hans Darkness, sondern eigentlich noch das andere. Tales of Bladeland Heroes. Und hatte nur geschrieben, dass es da auch eine Solo-Variante gibt. Darauf bin ich gleich los, um mir die zu kaufen. Und ja, Tales of Bladeland Heroes klingt an sich auch sehr spannend, dass das ein normales Rollenspiel dazu. Die Funktion ist, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da würfelt man üblicherweise mit 3W6 bei Proben. Es gibt eine Quality-Stufe, die ist typischerweise 4 oder mehr. Das hat nach 4 hat man es geschafft. Und wenn man eine 6 gewürfelt hat, kann man sich entscheiden, den Würfel explodieren zu lassen. Ja. Und würfelt 2 weitere Würfel. Also legt die 6 weg, das sind 2 weitere Würfel. Hat man 2 Misserfolge, hat man einen Erfolg weniger quasi. Ja. Hat man einen Erfolg, alles 4 um Eisen, und hat man 2 Erfolge, dann hat man halt einen Erfolg mehr als vorher. Und das ist ja dadurch, dass jetzt denkt man erstmal, gut, das ist ja 25 zu 50 zu 25, aber man muss ja bedenken, man hat auch die 6, das heißt, wenn ich eine 6 würfle, kann ich ja wiederum explodieren lassen, das heißt, es ist etwas positiver als das Negative. Also bietet sich eigentlich an, sich explodieren zu lassen. Ja, und die Anzahl der erfolgreichen Würfel definiert halt auch die Qualität. Und ja, jetzt hat man selber noch Charakterwerte. Wenn das jetzt ein Charakterwert von plus 2 wäre, kann man halt jeweils einen Würfel um einen umdrehen. Also ich könnte 3 zu 4 machen, aber nicht eine 3 zu 5. Mhm. Ja, ich könnte auch eine 5 zu 6 machen, damit dass sie die dann explodieren lassen. Oder wenn ich halt eine 3 und eine 5 habe, auch beides umdrehen. Ja, das ist so der Mechanismus bei Blade and Heroes. Halt auch so ein dünnes Heft, ne? Also auch ein Mini-RPG, aber trotzdem vollwertig. Und das Ganze wiederum stammt ab von A Song of Blade and Heroes. Und das ist das Tabletop dazu. Ah. Also, das finde ich auch interessant, weil es ein freies Tabletop ist, wo du halt beliebige Miniaturen aufstellen kannst. Und die dann über das Buch sozusagen in die Regeln pressen kannst. Oh, das ist der Mechanismus war wieder ein bisschen anders, ein bisschen einfacher. Weil das mit den 3W6 ist wohl nur der Rollenspielmechanismus. Okay. Beim Rollenspiel. Ja, also da bin ich gerade auch aktiv am Machen. Sehr schön. Ja, soweit unsere Rollenspielpläne für 2019. Dann gibt es für deinen Blog, YouTube-Kanal etc. ein Projekt, eine Teilnahme oder Artikelserie, die du für 2019 ins Auge gefasst hast. Ja, also Teilnahme wie üblich, sag ich mal. Ich meine, da ich selber die RPG-Blog-Quest irgendwie der ursprüngliche Ausrichter bin, nehme ich da halt auch ab und zu teil und mache auch ab und zu eine, irgendwie logisch. Am Karneval bin ich mal versucht teilzunehmen. Eben gerade zum Beispiel ist ja Kopfkino der Karneval, da habe ich einfach mal unsere inspirierenden Bilder-Thread durchsucht und versucht, so Themensets zusammenzustellen. Da kommen auch noch mindestens 2, also das ist für dich auch noch, wo ich gerne teilnehme. Ja, der Winter-OPC wird 2019 wieder stattfinden. Wir werden andere nicht wieder ausrichten. 2018, also eben gerade, gibt es jetzt in WTPC, Winter 2 Page, nee, WTSC, den Winter 2 Sheet Contest. Also man hat diesmal 4 Seiten Platz, nur eine Einreichung. Und ich richte ihn alleine aus. André wollte einfach mal ein bisschen Pause machen. Pause machen, genau. Im letzten Jahr war es ja auch schon so, dass er quasi weggebrochen ist. Das ist ja kein Geheimnis, hat er selber geschrieben. Und genau, da hatte ich dann halt auch. Sonst haben wir aber die Arbeitsteilung. Einer macht die Verlege, der andere die Gewinner. Aber und die Auslosung und den ganzen Kram. Also hatte ich dann alles. Das war auch, das hat sich dann auch wirklich hingezogen. Und da, man hat gemerkt, das ist halt auch Arbeit und nicht nur Spaß und Vergnügen. Insofern war mir das ganz recht. Ich hätte auch einen Winter-OPC. Ich hätte mir erst überlegt, ob ich trotzdem einen Winter-OPC mache, und dachte ich, weil ich das Ganze nur mal kleiner machen. Preise gibt es übrigens vom Greifenklaue-Shop. Immerhin 15 Stück. Ja. Also ich glaube, erste 50-Euro-Gutschein, 30-Euro-Gutschein, 20-Euro-Gutschein. Und dann gibt es Zombie Slayers. Oh yay. Ja. Ja, also Florian will zum Beispiel teilnehmen. Hat sich schon angekündigt. Ich bin gespannt, wenn wir das mit Star Wars machen. Ja, liegt auf der Hand. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, was sonst noch so kommt. Zum Beispiel die RPC, wie hieß er? Der Zufallsencounter. Ja. Mit 100 Fragen, da habe ich auch ab und zu mal mitgemacht. Hatte ich irgendwann mal Lust, was zu schreiben, habe dann gleich 4 oder 5 Blogtexte vorbereitet. Podcast soll nächstes Jahr, denke ich, wieder ein bisschen stärker werden. Und das stimmt, da waren wir dieses Jahr ein bisschen. Ja. Ein bisschen weniger unterwegs. Ja, gut. Müssen wir uns dann auch mal wieder neues Blog, neues Mikro leisten. Obwohl, seltsamerweise geht das alte gerade wieder. Ja, in der Tat. Also es geht beide. Also selbst das ganz alte funktioniert. Ach, das ist ja das von Florian. Achso. Ja, ich meinte eben auch das ganz alte, aber das steht gar nicht vor mir. Nee. Ja, sonst noch irgendwelche Anmerkungen zum Podcast? Nee, aber was du ja schon gesagt hast, dass wir da tatsächlich mal wieder ein bisschen aktiver, vielleicht auch mal außer der Reihe, auch mal wieder ein paar Special Guests vielleicht mal damit einladen. Ja, vielleicht macht Florian auch mal wieder, hat auch mal wieder Bock, was zu machen. Genau. Jetzt, wo auf Star Wars heißt es. Und ja, ein Wunsch, das hätte ich gleich für Star Wars, nämlich Henrik. Der ist ja quasi unser Star Wars Experte. Also Star Wars RPG Experte. Dem könnte man eigentlich mal eine Sonderfolge machen, wenn er eh schon hier mitspielt. Ja, zum Beispiel. Siehst du, hat sich schon was gefunden. Sehr gut, ja. Ansonsten Slevenge hat wieder teilgenommen. Denke ich bei dir. Ja. So sieht das aus. Und ja, generell habe ich noch einen ganzen Katalog an regionalen Cons, die ich als Händler quasi anschreiben will und überlegen, ob ich dahin fahre. Ich hatte letztes Jahr, haben wir glaube ich vor ein, zwei Podcasts erzählt, eine Anfrage vom aus Halle, vom Halunkenkon, genau. Und der hat dann spontan quasi nicht stattgefunden. So 3 Tage vorher ist das rausgekommen, dass sie das Gebäude nicht kriegen wegen Feuerbrandschutz oder so. Mhm. Naja, jedenfalls ich hoffe mal auf 4 oder 5 regionalen Cons außerhalb des Conventus Leonis noch aktiv zu sein und werde auch am Red Lion heißt das so, in Braunschweig, im Tabletop Con teilnehmen. Denke ich, habe wieder ganz coole Sachen dafür. Also das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Da hat nämlich der Veranstalter gesagt, da war ich bei Games Workshop und er wollte halt Games Workshop haben für seinen Kunden. Und ich habe halt gefragt, ob er Rollenspiel stand, bla, und naja, und so, verkaufst du ja nichts, bla bla bla. Also ich habe da echt gut verkauft auf dem Red Lion Con und auch vor allen Dingen deutlich mehr verkauft als, oder vom Wert her mehr verkauft als Games Workshop. Das hat sich schon, für mich hat sich dieser Con echt gelohnt. Ja, der war noch 3 Wochen vor der Conventus Leonis und ich habe das halbe Einspielergebnis vom Conventus Leonis da gefahren. Ja, wer Interesse hat, der sich vormerken möchte, vom 6. bis 7. April. Ah ja, liegt der Feier. Ja. Die wollen wohl auch noch einen Con in Hannover machen, wo ich auch hoffe hinzukommen, und für die Red Lion Con habe ich mich wieder mit Games Workshop Braunschweig sozusagen verbündet. Mhm. Die gehen diesmal den gesamten Flur und das heißt, ich werde hoffentlich auch eine Proberunde machen können. Das habe ich schon letztes Jahr versucht. Da ist das dann platt gescheitert, weil die haben ja echt nirgendwo mehr, wo sie Demo-Tische oder was hinstellen können. Aber wenn wir den ganzen Flur haben, werde ich irgendwo einen Raum kriegen oder zumindest einen Teil eines Raums, wo eine Proberunde, und ich habe an sowas gedacht wie Dungeon Slayers. Also irgendwas, was halt relativ schnell geht, wo man vielleicht auch mal 1 Stunde, 2 Stunden spielen kann. Mhm. Und wo die Leute für relativ kleines Geld dann auch was mitnehmen können. Können wir sogar, ja, dann ist leider was ein bisschen dick zum Ausdrucken, die 4er, aber vielleicht können wir die 3 5er zum Beispiel auch zum Ausdruck mit hinlegen. Neben den Originalregeln, die sie natürlich auch gerne kaufen können. Aber von dann lässt mich quasi auch immer bereit, ein größeres Investment zu machen und mir mal 10 Stück hinzulegen, anstatt nur eins oder zwei. Ja. Oder die andere Idee wäre noch D&D. Mit D&D das zu machen, muss man, genau, da ist natürlich das Investment höher. Aber dafür auch das, was man dann umsetzt, eventuell. Bloß mein, immer doof, wenn man auf dem Trockner sitzen bleibt. Aber D&D läuft eigentlich bei mir super. Mein Außenlager steht ja zur Verfügung. Ja, also ich habe ja die Zahlen von diesem Jahr sind ja quasi auch schon fertig. Also mein Großhändler hat, ich bin in die erste Rabattkategorie gerutscht. Das hat mich mal sehr gefreut. Ja. Das heißt, mein Rabatt wird größer. Um 1%, aber ja, haben wir nicht haben. 1% ist 1%. Also. Ja. Und das war auch quasi mein persönliches Ziel, auf die über 5.000 Euro zu kommen. Das ist quasi die erste Kategorie. Beginnt da bis 30.000 Euro. Da werde ich aber deutlich nicht drüber kommen. Zumindest dieses Jahr noch nicht. Dürfte ich auch gar nicht. Ja, mit kleinen Händler. Aber zumindest die Richtung anpeilen. Wenn dann der GK-Webshop. Oh gut, hätte ich auch nicht, hätte auch nichts gegen, dann kann man das halt nicht mehr als Nebenjob, sondern als Hauptjob. Aber naja, jedenfalls. Und allein 1.000 Euro davon sind von D&D 5, also gut 20%. Das ist doch eine Hausaufgabe. Schon sehr ordentlich. Und ich habe noch gar nicht. Und zwar D&D 5 Kernprodukte und. Ja, das Zubehör, ne? Das ganze. Das Zubehör käme sogar noch dazu. Ja. Wie, weiß ich, keine Ahnung, was gab es so? Karten, die Zustandskarten, Zauberkarten. Die Zustandskarten habe ich zu D&D gezählt, weil du kannst ja nur mit D&D 5 benutzen. Achso. Aber sowas wie Würfel, was du halt auch anderweitig benutzen kannst, oder die Tiles-Boxen oder so, was du halt auch anderweitig benutzen kannst, habe ich überall Zubehör dazu gezählt, ja. Das gehen wir nochmal hinzu. Ja, wobei, ganz stimmt die Rechnung nicht, weil stimmt, fällt mir gerade ein, auf der Liste sind natürlich die Endpreise genannt, nicht die Einkaufspreise, aber. Macht D&D immer noch trotzdem mindestens 15% aus. Naja. Mehr als genug. So, über Kopf gerechnet jedenfalls. Ja, werde ich sicherlich auch noch was veröffentlichen, irgendwelche Statistiken. Ich habe die auch, oder sind ja teilweise ja, öffentlich. Ich versuche immer möglichst transparent zu sein. Ja, haben wir das abgehakt. Dann kommen wir zur fünften Frage. Spielst du momentan in ein oder mehreren Kampagnen, die auch 2019 Fortsetzung finden? Also aktuell nicht. Also steigen wir erst 2019 wieder ein in eine Kampagne. Ja, aber ich habe derzeit keine noch laufende, die 2019 weitergeführt wird. Also das zumindest nicht. Ja, geht mir persönlich auch so. Was unter anderem daran lag, dass ich ja von Auto auf öffentlichen Nahverkehr gewechselt bin, wodurch einfach einige Möglichkeiten weggefallen sind. Ja, das kostet schon sehr viel Zeit, ja. Genau. Jetzt bin ich ja wieder mit dem Auto unterwegs. Aber. Na gut, jetzt entwickeln sich auch die Runden langsam wieder. Ja, außerdem, letztes Jahr war halt viel Games Workshop am Wochenende. Dadurch, man merkt halt, ist halt nicht nur ein Job, sondern halt auch eine Berufung, in die man einiges an Zeit stecken muss. Aber da ich jetzt noch im Support bin, habe ich dafür hoffentlich auch wieder mehr Zeit für andere Sachen. Ja. So, ja, dann war es das schon, die fünfte Frage. Kommen wir zu den Bonusfragen. Nämlich, die Rock Beans veröffentlicht ihr erstes RPG namens Tears mit Hammer-Auflage. Wie stehst du zum Phänomen Rock Beans? Kennst du es überhaupt? Kommen wir erstmal noch zum Thema Auflage. Sie haben nämlich 5.000 Stück drucken lassen. Sie hatten vorher mit verschiedenen RPG-Verlagen gesprochen. Jeder hat ihnen von 5.000 Stück abgeraten, weil kein Mensch verkauft 5.000 Stück. Und man heißt vielleicht D&D. genau, zu denen, in dem Zusammenhang jetzt nochmal zu den Statistiken. So, wo habe ich mir den aufgerufen? Hier sind sie. Da habe ich nicht extra noch einen kleinen Artikel zugeschrieben, weil ich das echt interessant. Also ich mochte in Mathe ist die Richtung Statistik immer meine Lieblingsrichtung und habt auch immer Probleme, wenn Mathelehrer. Es gibt so ein paar kleine Sachen, die kriegen die einfach nicht gerattert. Und erzählen das immer den Schülern falsch, dann kriege ich immer meine persönliche Lebenskrise, wenn sie Vertrauensintervalle falsch gerundet werden und so gar keine Vertrauensintervalle mehr sind. Das Vertrauen entzogen. Sozusagen. Ja, also, nämlich, wenn ein Vertrauensintervall von 90% hat, dann muss das halt auch 90% sein und nicht 89,9. Da flipp ich auf. Ja, und das kriegen, also weiß nicht, warum das so ist, aber es wird irgendwie nicht ausreichend genug vermittelt. Also DMD5, Deutsch, Startauflage 3000 Stück. DSA 5 mit einer 4000er Auflage des Grundregelwerkes gestartet, anscheinend auch schnell ausverkauft. Dann haben wir noch D&D 5 mittlerweile, also im Oktober 2018 sind mittlerweile vom Spielhandbuch 7000 Stück verkauft worden. Ja, und hier ist es jetzt mit 5000 Stück gestartet, die noch am selben Tag ausverkauft waren. Woran liegt das? Tja, das liegt nicht daran, dass du ein besonders gutes Rollenspiel bist, sondern weil Rocket Beans tatsächlich extrem präsent ist. Also zumindest die Zielgruppe auch halt anspricht. Also ich kenne Rocket Beans, wann sind die gestartet? 2006 oder 2007? Also im Prinzip ja schon vor fast 20 Jahren mit so einem Game One auf MTV. Stimmt, genau. Erik, genau. Da waren es aber noch nicht Rocket Beans. Also der genau, Name, da hieß Beans, das noch nicht Rocket Beans, aber es waren schon dieselben Typen. Ja, das waren dieselben Typen. Den gab es auch irgendwann hier nach MTV, wie hieß denn dieser Sender? Delta TV. Gab es so 3-4 Jahre mit Computerspielen, wo sie live gezeigt haben, wie sie in World of Warcraft rumwandern. Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Kenne ich gar nicht. Ja, das war auch so eine Phase. Na, jedenfalls machen die das schon extrem lange und ich hatte ganz interessant bei einer Vorlesung im Frankfurter Bank so und so, ganz weit oben, ganz coole Location. Da waren halt der Etienne von Rocket Beans und den einen, den man ganz selten sieht, das ist der Producer quasi. Und die haben halt so erzählt, wie sie darauf gekommen sind, dann ihren eigenen YouTube-Kanal zu gründen, hatten irgendwie noch von ihren vorherigen Produktionen genug Geld, um das für ein Vierteljahr zu machen, haben dann sozusagen den Usern gesagt, werft Geld auf uns per Crowdfunding und wir können das auch länger machen. Und haben auch mittlerweile andere Wege erschlossen, Geld zu kriegen. Einer davon ist übrigens das Merchandise. Und ich glaube, Tiers muss man in erster Linie als Merchandise sehen. Das heißt, es gibt ganz viele, die das gesehen haben und davon begeistert sind. Also das Rollenspiel-Ding ist wohl auch eines der Dinge, die bei ihnen am besten laufen. Ja. Und die sich das jetzt einfach gerne hinstellen möchten. Und wenn 20% davon anfangen, das damit zu spielen, ist trotzdem was gewonnen. Ja. Nee, deswegen, also ich hab das auch mal eine ganze Zeit lang bei Twitch verfolgt. Genau, es läuft nochmal live bei Twitch und später wirst du auf YouTube nochmal zweitverpostet. Genau, weil ich bin jetzt nicht so der YouTube-Gucker, aber bei Twitch hatte ich mir das mal, also Twitch gucke ich jetzt auch nicht wirklich häufig. Ja. Aber mich diese ganzen Computerspielsachen da, also ich kann den Leuten nicht zugucken, das geht einfach nicht beim Spielen. Aber halt mein Spiel finde ich dann wiederum doch interessanter. Und den Kanal, den sie da haben, ich glaube, da heißt ja wieder auch Bears. So heißt das zweite Rollenspiel von ihm. Das zweite Rollenspiel heißt, okay. Also das zumindest kenne ich. Ja. Das war dann mal das, was ich halt auch geguckt hatte, Bells. Ja, also ich habe das zweite Mal amüsant. Also das, weil du, das macht schon einen Unterschied, als ob, wenn jetzt vier Otto Normalhansel oder fünf da rumsitzen, im Gegensatz zu fünf medienerfahrenen Leuten, die sich schon so ein bisschen zu präsentieren wissen. Ne? Einerseits ja, andererseits nein. Ich habe zum Beispiel jetzt hier Waldemar geguckt. Wo ist Waldemar? Mhm. Weiß nicht, ob das dir das was sagt. Ich erkläre es mal auf jeden Fall für den Zuhörer. Das war jetzt quasi das neueste Format von den Rocket Beans. Das war nun einmalig in Zusammenarbeit mit Funk, also quasi den YouTube-Kanälen der Öffentlich-Rechtlichen, die da ja richtig viel Geld reinpumpen und andere dafür schön kaputt machen. Aber naja, jedenfalls hier bei den Rocket Beans kommt das Geld ja wenigstens richtig an. Und genau, und zusammen mit der Kirche. Und da haben die eigenes Format gestartet. Das ist auch Hauke, der Originalspielleiter. Und das Szenario war halt Kinder im Ersten Weltkrieg und das von Franzosen besetzt das Dorf und das Schwein eines reichen Bauern ist verschwunden. Und ja, die Kinder gehen dem quasi nach, so à la Emil und die Detektive, im Sinne von, ja, wenn die Franzosen das jetzt mitkriegen, dann fühlen die sich vom Dorf betrogen und tun den Leuten vielleicht was an oder so. Naja, das war interessant, aber weil du sagst Medien erfahren, also es gab so zwei Leute oder zumindest der eine bei den Rocket Beans, der, oh, wer ist er denn? Ja, ist auch nicht so wichtig. Hat aber auch bei jeder zweiten Szene immer so, ne, bei den Regeln rumgestritten und so weiter und oder nicht bei den Regeln rumgestritten und so, ja, kann ich denn nicht noch das und dies und das und jenes? Das hat mich extrem genervt und gestört. Okay. Also so richtig wie so bei so einer dysfunktionalen Gruppe. Und hat immer versucht, sowas rauszuholen. Das fand ich richtig, richtig anstrengend. Und das ist bei den anderen Rollenspielen, soweit ich das jetzt gesehen habe, habe ich ein paar Mal reingeschaut, auch so. Das finde ich sozusagen etwas schade. Weil, du hast recht, weil gerade weil sie medienerfahren sind, dann da könnte man auch sagen, dass ich das einfach für den Moment schlucke, auch wenn mir das nicht gefällt, und dann einfach mal weitermache. Hm. Oder die alle Mitspielerin, dann so, ja, jetzt hatte ich schon mal einen extremen Erfolg oder so ein Glückserfolg, also immer Sieg oder sowas. Und es kommt trotzdem nichts für rum, ja. Und das kann ich vielleicht hinterher sagen, in der Kritik oder so, aber ich finde das extrem unangenehm, dann am Tisch so rumzuplärren, während sich der Spielleiter quasi an allen Ecken und Enden um alles kümmern muss und Timing und. Also, das finde ich. Okay. Gerade im Sinne davon, dass du sagst, medienerfahren, fand ich das tatsächlich seltsam. Da wirken sie sehr als eine sehr unerfahrene Rollenspielgruppe. Was aber auch seinen Reiz hat. So ist ja nicht. Also, das kann ja trotzdem unterhaltsam sein. Naja, ich hatte das auch mal auf GameStar.de. Hm. Die hatten auch mal zusammen mit einem YouTube-Kanal, jetzt überlege ich gerade, wie der heißt. Auch Rollenspieler, also deutschsprachiger. Ja. Rollenspielkanal, müsste ich jetzt nochmal ausruhen, weiß ich jetzt nicht, war auch ein relativ bekannter. Aber mir fällt da natürlich mal wieder nicht ein. Kann ja nur Orgenspalter sein. Nee, weil ich Orgenspalter. Orgenspalter wäre dir eingefallen. Und Paper. Ben und Paper? Also ich kenne mich da nicht so aus. Ich okay. Da hat man halt schon gemerkt, ne, das sind ja alles da Journalisten, die da ja am Werke waren und einfach von der Ausdrucksweise einfach her, war schon was ganz anderes einfach. Ne? Das klang einfach, also es war für mich irgendwo angenehmer zu hören, ne, als wenn jetzt unser Eins das macht. Das fand ich einfach schon vom Hören einfach dann, oder vom Zusehen, vom Hören einfach dann angenehmer. Ja, das mag durchaus sagen, wobei, wenn ich jetzt hier so Ohrhämmer höre oder so, das ist ja teilweise auch schon recht diszipliniert und ist natürlich kein. Dadurch, dass es ungeschnitten ist, also würde man Ohrhämmer noch schneiden, sag ich mal, dann wirst du da, glaube ich, ein richtig gutes Endprodukt rauskriegen, wenn du das denn haben willst. Ich finde es aber tatsächlich spannender, eine Runde so zu hören, dass sie ungeschnitten ist, weil ich sehr gern sehe, wie geht der Spieler damit Rückfragen um, wenn der Spieler eine Regelfrage hat. Mhm. Was ist, wenn sich zwei Charaktere streiten oder wie wird sowas gelöst? Das ist eigentlich viel interessanter zu sehen als auch eine glattgeleckte Runde. Naja, so, okay. Das dazu, hier ist das Regelwerk. Das ist, glaube ich, relativ DSA nachempfunden. Es gibt noch 3W20 als Probe und so. Also. Oh ja, genau dein Ding. Genau mein Ding. Ich glaube, auch das Ding ganz vieler Leute, also mir ist ja klar, woher es kommt, aber der es gemacht hat, ist halt kein Rollenspieldesigner. Wenn ich sowas Elegantes sehe wie von Ace of Dice, das ist einfach schön. Oder wenn ich hier, was hatten wir vorhin hier, Tales of Heroes and Blades of. Na egal. Also das Rollenspiel, was wir vorhin hatten, das ist eine elegante Mechanik, wo was dahinter steckt, wo Ideen, Kreativität hinter steckt, die mir persönlich imponiert, aber halt einfach ein 3W20 abklatscht ist halt nichts, was mir irgendwas bringt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, kann auch sein, dass er ein anderes System genutzt hat, weil Waldemar zum Beispiel hat ein Open-Source-System, was man sich auch angucken kann, wo man auch selber Abenteuer zuschreiben kann, was mir auch allerdings auch nicht sonderlich gefallen hat. Aber zumindest nicht 3W20 hat. Ansonsten die Abenteueridee fand ich super, würde ich sofort mit entweder 1-6 Freunde oder sonst was verwursten, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und klar, der sagt ja selber, dass das ein bisschen Railroading drin sein muss. Ist ja auch völlig logisch, wenn er das vor der Kamera. Ja, völlig logisch ist das nicht. Man kann sicherlich auch freiere Abenteuer vor der Kamera machen, aber er spielt halt so. Ja, ein bisschen Stringenz, sonst wird er auch, glaube ich, dem Zuschauer irgendwann. Er hat vor diese Texte oder er hat ja, muss gewisse Sachen vorbereiten. Je freier du es machst, desto mehr müsstest du vorbereiten. Das ist natürlich schwierig. Genau, aber ich sag mal grundsätzlich, man könnte mit Sicherheit auch sowas wie Kingmaker, das wäre eine abgesteckte Sandbox, könnte man glaube ich auch problemlos, was heißt problemlos spielen und vorbereiten. Natürlich, das Problem dabei ist, die dauert natürlich extrem lange, bis sie ihren Reiz entwickelt auch. Also insofern, gut, da will ich gar nichts gegen sagen und vor allen Dingen betont dieser selber, dass Rollenspiel noch was anderes ist als das, was sie da machen. Oder Tischrollenspiel was anderes ist als was. Als die Art Rollenspiel, die sie spielen, insofern alles wunderbar. Ja, ja, ich genau, finde auch toll. Tears ist ja, glaube ich, ein Zombie-Endzeit-Rollenspiel. Also nach Zombie Slayer ist das zweite deutsche. Und genau, ich habe schon geschrieben, wenn die Leute halt die Nase voll haben vom Tears-Regelwerk, dann können sie immer noch zu Zombie Slayer kommen. Genau. Also alles wunderbar. So, und dann haben wir noch als zweite Bonusfrage. Ich habe mich nicht lumpen lassen. Eine ganz geschickt gestellte, gut, kommt hier für euch nicht in Frage, aber 2019 würde ich bei der Blogparade den Monat JIT organisieren mit dem Thema JIT. Ah. Erstmal ein paar neue Blogs, ein paar neue Themen und Termine abgesteckt. Gleich auf die Sprünge. Ja, aber ich meine, andererseits spricht nichts dagegen, dass du jetzt sagst, dass du mal ein Blogfest machen möchtest. Im Sinne deiner... Meiner Fähigkeiten. Im Sinne deiner neuen Vorsätze, meinte ich. Ich kann sofort gucken, welcher Monat frei ist. Ja, das kannst du gerne mal machen. Oh ja. Ja, das ist doch mal, ein hehres Ziel. Hast du denn schon eine Themenidee? Also, ich meine, prinzipiell muss es auch nicht zu einem Thema sein. Ich meine, die meisten machen es jetzt immer zu einem Thema. Ich habe auch schon einen bunten Strauch an Fragen gemacht, aber... So was, die können das ja ganz in Ruhe überlegen kannst natürlich. Naja, ich lasse mir da schon mal was einfach. Ich gebe dir mal ein paar Minuten. Ja, nochmal einen kleinen Ausblick auf 2019 einfach. Zumal die Blockquest eh so heißt. So, also im Januar, beziehungsweise im nächsten GK-Podcast, gibt es den Rückblick 2018. Nerdgedanken hat sich den Februar geschnappt und überrascht uns mit einem Thema. Ackerknecht den März mit Wie nötig sind wir eigentlich noch? Würfelheld den April mit In-Game-Games. Fand ich erst nicht so und da sind mir doch eine Menge In-Game-Games eingefallen, zumal denn diese Star Wars... Pasak. Ja, welches 4000 vor unserem Setting. Aber egal. Das ist halt ein Klassiker, ein All-Time-Favorite. Mhm. Dann haben wir sehr eine Hui im Juni mit Cross-Settings, wenn Settings die Systeme wechseln. Und Nerdgedanken macht im Oktober auch nochmal. Das heißt, der nächste Monat wäre der Mai. Sehr gut. Möchtest du da eingetragen werden? Ja, komm. Machen wir mal Nägel mit Köpfen. Sehr gut. Tja, werte Zuhörer, ihr könnt mich festnageln. Dann ist das erste halbe Jahr durch. Alles klar. Ja, dann verbleiben wir so mit unserem Ausblick auf 2019. Ui, ui, ui. Wir werden am Ende des Jahres sehen, was wir davon umgesetzt haben. Oh ja, ich bin ja... ich werde das durchziehen. Ich werde im Mai was... Sind gespannt bei deiner Themenwahl und als Aufgabe an die Zuhörer würde ich sagen, gehen wir mal aus, dass sie in den Kommentaren hinterlassen sollen, ob sie es grundsätzlich gut finden, wenn wir bei so einer RPG-Blocko-Quest mal via Podcast mitmachen oder ob das weiß ich nicht, langweilig war oder uninteressant. Ja, Feedback immer willkommen. Feedback wird gern entgegengenommen. So ist es. Dann würde ich sagen, wir hören uns 2019 wieder. Tschüss. Goodbye.